Ich glaube, es gab mal eine Begegnung mit einer Dame, die hat sie sogar zu einem Buch angeregt, das zweite Buch ihrer Trilogie über die letzte Zeit des Kriegs und die Nachkriegszeit. Ja, das war ganz interessant. Diese Trilogie, die ja von Anfang an nicht als Trilogie geplant war, das hat sich ergeben. Da war der erste Roman erschienen, Im Frühling sterben. Im Frühling sterben. Und da habe ich eine Lesereise gemacht und war in Kiel. Und nach der Lesung kam eine ältere Dame zu mir und sagte, ich habe übrigens ihren Vater gekannt. Ich habe ihn gekannt als 18-jährigen oder 17-jährigen Melkergesellen auf einem Gut, auf dem sie, die alte Dame, und ihre damalige Familie als Flüchtlinge gelebt haben in den Kriegswirren. Und wie sie dann von meinem Vater erzählte, mein Vater war ein sehr, sehr attraktiver Mann, wie sie von meinem Vater erzählte, merkte ich, die war mal verliebt, die kleine Zwölfjährige, die war verliebt in meinen Vater. Ja. Aber das hat mich dann tatsächlich zu diesem zweiten Roman, der dann der zweite Teil der Trilogie wurde, inspiriert. Aber solche Dinge passieren immer mal wieder. Also ja. dass man aus heiterem Himmel kommt irgendwoher eine Anregung und dann im besten Fall wird es ein Buch. Auch im Frühling sterben, dieser erste Roman. Das war ein reiner Zufall. Ich suche mir immer Orte zum Schreiben. Ich gehe dann in so eine Art Klausur. Ich suche mir dann meistens eine Ferienwohnung irgendwo außerhalb der Saison auf jeden Fall. Und da war es eben auch in Glücksburg. Da hatte ich mal in Glücksburg an der Flensburger Förde hatte ich eine kleine Wohnung und mein Vermieter lud mich zum Tee ein und sagte dann so nebenbei, ich musste übrigens im Krieg meinen besten Freund erschießen, weil der desertieren wollte. Und wenn ich das nicht getan hätte, dann hätte ich mich auch mit an die Wand stellen müssen. Und das hat er so als Anekdote erzählt. Das hat aber natürlich die Tragweite einer griechischen Tragödie. Ja, und das war der Anlass für den ersten Roman dieser Trilogie. Der zweite Roman der Trilogie heißt Der Gott jenes Sommers. Und das ist eben die Dame, die Sie kennengelernt haben, die damals ungefähr 12 war. Die wird Luisa im Roman und sie handelt von dem Melker Walter, der starke Züge ihres Vaters trägt. Ihr Vater wurde als Junge, der war erst knapp 17, von der Waffen-SS zwangsrekrutiert und hat wahrscheinlich schlimme Erfahrungen gemacht. Hat er darüber gesprochen? Nein, nie. Der Krieg war kein Thema und das war aber typisch für die Generation natürlich. Er hat allerdings, und dadurch kamen wir dann doch immer wieder darauf, mein Vater, jedes Waffen-SS-Mitglied, hat ja diese Tätowierung am linken Oberarm, am linken inneren Oberarm, die Blutgruppe. Und wenn mein Vater dann in seinem Turnhemd beim sonntäglichen Frühstück am Kaffeetisch saß, dann sah man diese Tätowierung. Und wir Kinder haben ihn natürlich darauf angesprochen. Ne? Was ist das? Und dann sagte er, das ist meine Blutgruppe, die kriegte jeder bei der SS damals eintätowiert. Dann gab es immer noch diesen blöden Witz, falls der Kopf mal woanders liegt und so, nicht? Das kam auch noch immer dazu. Und wir Kinder mussten ihm dann wirklich so diese Episoden aus dem Krieg wirklich aus der Nase ziehen, ihm entlocken. Aber das gelang nie. Also wir fragten dann zum Beispiel, ja, hast du geschossen im Krieg? Weil er war offiziell, sagte er, immer Lastwagenfahrer gewesen. Und dann sagt er, natürlich, jeder hat geschossen. Und dann, wie Kinder sind, erbarmungslos, fragen sie dann, ja und, hast du jemanden getötet oder verletzt? Hat er geschrien? Ist er umgefallen? Und wie war das, nicht? Kinder wollen das ja so genau wissen. Und da entstand mal so eine Art, entstand so ein Schweigen bei ihm. Das war gespenstisch, ich weiß es noch bis heute, dass er plötzlich meine Mutter anschaute und sagte, was soll ich denn jetzt sagen? Wurde ganz hilflos. Er wurde völlig hilflos und meine Mutter löste das dann auf ihre Art und Weise. Die sagt, los geht euer Zimmer aufräumen. Ne? So. Also damit war das Thema auch abgehakt. Aber dieses Schweigen meines Vaters und vor allen Dingen diese Verblüffung meines Vaters, plötzlich wieder konfrontiert zu sein mit diesen Erlebnissen, die haben jahrzehntelang in mir nachgewirkt. Ja? Das Vakuum habe ich in mir mit rumgetragen und irgendwann kam dann der Impuls, das mit Sprache zu füllen, durch eben diese Episode mit dem Vermieter in Glücksburg. Ja. Ihr Vater kommt häufig in Ihren Büchern vor. Sie sprechen über ihn immer sehr einfühlsam, ja fast zärtlich. Sie beschreiben, wie schön er war. Es heißt in Ihren Büchern, er hatte grüne Augen, einen besonders schön gezeichneten Lippenbogen. Wollten Sie ihm eine Art Denkmal setzen? Ja, natürlich, aber letztlich auch meiner Mutter. In dem letzten Buch der Trilogie spielt ja sie die Hauptrolle. Aber es ist schon so, dass das Verhältnis zu meinem Vater schon allein deswegen besser war, Weil mein Vater uns nie geschlagen hat. Meine Mutter hat geprügelt. Wie das war damals die übliche Form der Pädagogik. Ja, also da wurde draufgehauen. Und meine Mutter hat das nicht so knapp gemacht. Und mein Vater nie. Denn mein Vater wurde als Kind selbst oft von seinem Vater geprügelt. Und das war, schien bei ihm, das habe ich schon als Kind gemerkt, das schien bei ihm ein Prinzip zu sein. Er rührte die Kinder nicht an. Ja, das gab's nicht. Und allein das war ja schon eine Gnade und eine Zuflucht, ja. Wenn man wusste, mit dem Vater konnte man Probleme abhandeln, da kriegte man keine gescheppert, ja. Aber bei der Mutter war das ganz anders, nicht? Wir sprechen gleich später über Ihre Mutter. Ich möchte noch kurz bei Ihrem Vater bleiben. Waren Sie sich dann sehr nah? Ja, eigentlich auch nicht, denn mein Vater war ein großer Schweiger. Mein Vater hat sich nach dem Krieg als Bergmann dann unter Tage vergraben. Er hat kaum je geredet. Und er kam wenn er Frühschicht hatte, kam er um 15 Uhr von der Schicht, dann aß er irgendwas, dann ging er erstmal 2 Stunden schlafen, dann stand er auf, dann trank er eine Flasche Bier und guckte Nachrichten, dann ging er wieder ins Bett. Es gab keine, wenn wir irgendein Problem hatten, dann hieß es immer, sprich mit der Mama darüber. Ja, also wir haben kaum je miteinander geredet, aber gleichzeitig habe ich an ihm immer diese, ja, der hat so eine heroische Melancholie gehabt. So habe ich das schon damals empfunden. Der hat mehr geahnt, der war weiser, als er wusste, ja, in allem. Und das artikulierte sich für mich so oftmals nur in Blicken, oftmals nur in einem traurigen Lächeln. Aber wie gesagt, eine wirkliche Kommunikation gab es nicht, ja, keine verbale. Er war ein sehr hart arbeitender Mensch, erst auf dem Land, dann als Bergmann. Und am Ende wurde er sehr krank, er hat Krebs bekommen und ist schon mit 60 Jahren gestorben. Mhm. Wäre er glücklicher gewesen in seinem Leben, wenn er im Norden auf dem Land geblieben wäre? Auf jeden Fall. Ich glaube wirklich auf jeden Fall. Denn erstmal hat er dort gerne gelebt und er hat die Arbeit geliebt. Damals war Melker ja noch ein Lernberuf. Er war stolz auf diesen Beruf. Er hat 3 Jahre gelernt, um Melker zu werden. Und dann kamen die Melkmaschinen und alles war vergeblich natürlich. Aber er hat diesen Beruf geliebt und ich glaube schon, dass es ihm dort besser gegangen wäre. Aber der Verdienst als Melker war erbärmlich letztendlich. Und damals gab es noch den Kohleboom im Ruhrgebiet. Man suchte Bergleute. Ja, dann machte er halt das, nicht? Von der Milch in die Kohle. So hieß dann auch ein Buch, das ich dann mal geschrieben habe. Ja. Sie wurden 1953 noch auf dem Land geboren in Schleswig und Sie sind bis zu Ihrem 5. Lebensjahr auf dem Land aufgewachsen. Können Sie sich daran noch erinnern? Oh ja, erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Ja, ich war immer sehr glücklich dort, denn das sollte mir später zum Verhängnis werden, denn ich war allein. Ich war immer schon auch als kleinstes Kind so ein Einzelgänger. Ja, und ich war allein mit den Tieren. Und ich habe mich gut mit den Tieren verstanden. Das war ein Gutshof, die hatten 35 Kühe, die hatten Traberpferde. Die Gutsbesitzerin, das war ihre Leidenschaft, Traber zu züchten. Es gab jede Menge anderer Tiere, Schweine, Hühner und so weiter. Und da krabbelte ich dazwischen herum. Und ich war immer bei meinen Eltern, die noch mit der Hand molken auf den Wiesen oder im Stall. Und das war für mich das reine Glück damals. Kommen wir zurück zu den 3 Romanen, Ihre Trilogie. Da werden junge Menschen in den Krieg geschickt. Sie erleben Entsetzliches und Sie schildern genauso natürlich die überzeugten Nazis, Kriegstreiber, Kriegsgewinnler, dann die Nachkriegszeit. 2 Figuren in diesen Romanen tragen deutliche Züge. Ihre Eltern, Walter und Elisabeth, das sind auch die Namen Ihrer Eltern. Sie werden demnächst 70 Jahre alt. Diese Trilogien haben Sie wann begonnen? Ich denke mal, das war so 2012. War das der Beginn einer Auseinandersetzung mit Ihren Eltern? Ist das so etwas wie, ich will verstehen, was mit denen war? Ja, das ganz bestimmt. Denn ich bin ja, also sagen wir mal, die Schriftstellergeneration vor mir, die sogenannten 68er, ja, die haben mit ihren Eltern abgerechnet. Die Eltern waren pauschal schuldig, die haben das ganze Schreckenssystem des Nationalsozialismus getragen und mitgestaltet und so weiter und so fort. Und ich hatte damals auch einen Freund und Mentor, das ist Christoph Meckel, der hat ja ein berühmtes Buch über seinen Vater geschrieben, das hieß Suchbild. Und dieses Buch war voller Vorwürfe. Vielleicht berechtigt, wahrscheinlich sogar berechtigt, denn der Vater war jemand, der hier geblieben ist, der in die innere Emigration gegangen ist und so weiter. Und ich wollte meinem Vater, denn ich kannte ja meinen Vater, ich wollte ihm keine Vorwürfe machen, ich wollte ihn verstehen. Und das war vielleicht der Unterschied, denn ich glaube, da gehört eine Menge Selbstgerechtigkeit dazu zu sagen, ich hätte mich in der historischen Situation anders oder heroischer verhalten. Das glaube ich nämlich nicht. Da war schon der Wunsch, meine Eltern zu verstehen. Und dieses Verständnis stellte sich aber auch erst ein, muss ich sagen, nachdem sie gestorben waren.